sitze an meinem Dirndl auf die Alm, dann geh's mir den Weg bergauf, der meist so lang. Ich mach kein Rast, ich mach keine Ruhe, ich renn schnell auf über die Höhe, selbst über den steilsten Hang. Seh ich das Hütterl an einem Bergerl droben, steh geht mir das Herz jetzt mal weit auf. Ja, da kann mich nix holen und der schicke voller Freude einen zünftigen Jodler hinauf. Halladi, heidi, halladi, heidi, halladi, heidi, halladi, halladi. Halladi, heidi, halladi, halladi, heidi, halladi, halladi. Schon gehört sie rein schnell aus, sie vor die Hüttentür. Ich winke zu, sie winkt mir zurück, gelassen Jodler auf ich all, wart's Echo ab von ihr. Ich brock am Wegesrand der Büschel Almen, rauschen auch am blauen Enzian. Ja, da kann sie nichts folgen, Stiedl rennt und kommt gleich her die ganze Woche, was ist schon allein. Hallo, die Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri, Eri